Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 473 Sony. Ja, also es würde mich wundern, wenn ich den Titel nicht schon mal irgendwie benutzt hätte vor geraumer Zeit. Ja, da hätte ich ja eine richtige Chance entgehen lassen, so lange. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja, aber es passt diese Woche. Themen diesmal: Sony und LG haben weiterhin Probleme mit den Absetzen bei Smartphones und Googles Abschied von Android Auto. Das wird ein Thema. Viele News gab's zu die richtigen Hammerkracher. Das sieht man auch in den Themen. Die blieben allerdings aus. Ja, keine Ahnung, warum das so ist. Community ging es auch wieder gut zur Sache soweit. Und da werde ich auch ein paar Sachen davon noch sagen. Und die App der Woche diesmal kein Spiel. Ja, das ist als manchmal erwähnenswert. Gut, fangen wir gleich mal an. Sony und LG sind ja die Sorgenkinder im Android-Bereich. Ja. Das sieht man immer wieder an den Absätzen und LG tut mir da schon ein bisschen leid. Ja. Und das Rezept ist, ja, wie könnte das aussehen? Ja, ich habe ja schon des Öfteren gesagt, Mensch Leute, guckt auf die Preise. Aber das macht LG natürlich nicht. Mit irgendwas absetzen können die sich auch nicht so richtig. Also wird das dann eben zu einem Problem. Sony hat ein ähnliches Problem mit seinen Geräten. Also ich wünsche mir ja immer wieder, ich habe es glaube ich schon mal gesagt, ich wünsche mir immer wieder, dass Sony mal so ein richtig geniales Phone rausbringt, wo ich sage, okay, das hole ich mir, ja, das will ich, das muss ich haben. Ja. Aber das ist leider nicht so. Das letzte Mal war das der Fall bei dem Sony Tablet Z3 Compact, wo ich gesagt habe, das muss ich haben. Ja. Und da stimmten auch noch die Ausstattungsmerkmale damals, ja. Und es hat Spaß gemacht, ja. Ich meine, die Qualität der Hardware ist schon gut. Von daher könnte man ja sagen, ne, so die Sony Antwort auf das ganze auf die ganze Konkurrenz im Smartphone-Bereich ist eben: Ja, wir machen hier nicht auf Leistung, ja, sondern wir machen auf Qualität der Hardware, so wie das Nintendo gerne immer darstellt. Ja, wir machen hier nicht an dem Leistungswahn damit, sondern wir liefern lieber dann robuste und zuverlässige Geräte, die Spaß machen. Ne? Ja, aber das Problem ist nun mal eben, dass im Smartphone-Bereich die Leistung dann doch wichtig ist. Das ist nicht nur Makulatur, so unter dem Motto, ja, ne, mein Handy ist stärker als deins, ja, sondern das hat schon Sinn bei vielen Apps eben. Und die Software von Sony ist eben auch nicht gerade das Nonplusultra. Die ist zwar nicht schlecht, ja, aber so ein paar Sachen, so ein bisschen Bloatware, das es tut halt auch die Leute ein bisschen abschrecken. Die Bindung zur Marke ist so nicht vorhanden, zumindest im Smartphone-Bereich nicht. Und somit haben wir ein qualitativ verarbeitungsmäßig super geniale Handys immer, die aber leistungstechnisch von vor 2, 3, 4 Jahren sind. Eigentlich die einzige Firma, die das genauso schlimm macht wie Sony, ist in jüngster Zeit Google. Ja, da werde ich später auch nochmal dazu kommen. Also das Pixel 4 und das Pixel 3, was letztes Jahr auf den Markt kam, das war ein Trauerspiel. Ja, ich möchte gar nichts mehr drüber sagen. Ihr habt ja alle meine Reaktionen gekannt und das ist auch der Grund, warum ich dann mir ein Honor-Gerät gekauft habe und seit vielen Jahren vom Google-Zug abgesprungen bin. Ja. Und das geht einfach nicht mehr. Und Sony macht da offenbar den gleichen Fehler. Und auch bei den Preisen machen die die gleichen Fehler. Die hauen da Preise drauf, da muss ich sagen, wo habt ihr denn, wie macht ihr denn die Preise? So, weiß nicht, so frei Schnauze oder je höher, desto besser, weil wir dann mehr Gewinn machen können? Ja, aber ihr müsst doch auch bedenken, dass man da nichts verkauft. Ich meine, wenn da ein Gerät liegt, ja, mit, was weiß ich, lächerlichen Daten und nebendran liegt ein Gerät, was nur so protzt vor Kraft und Power und das kostet auch noch weniger. Ja, was erwartet ihr? Oh, das ist das neue Sony. Ja, das andere ist ja egal. Auch wenn das besser und billiger ist, das hier ist ein Sony. Ja, diese Zeiten, die gibt es nicht mehr. Zumindest eben, die gab es noch nie bei Smartphones für Sony und das wird sich auch nicht mehr einstellen so schnell. Ich mag Sony als Firma, ja, auch wenn das vielleicht wieder Kritik einbringt, ja, weil Sony ist ja verhasst in vielen Bereichen, sei es in den Videospielkonsolen, ja, komischerweise sind sie Marktführer, bei Hi-Fi-Produkten, ja, so, oh, die Qualität hat stetig nachgelassen, trotzdem bieten sie die besten Konsumentenprodukte momentan in vielen Bereichen im Hi-Fi-Sektor an. Und bei den Smartphones, da ist es eben leider nicht so, dass ich ein Aber hinzufügen kann. Ja? Ich meine, kritisiert werden Sony-Smartphones dauernd und permanent. Ich kann aber nicht sagen, ja, aber das sind die besten Smartphones überhaupt. Ganz im Gegenteil. Ja? Nur die Verarbeitung, wie gesagt, die ist okay. Aber die Technik, was soll denn da dran das Beste sein? Gar nichts. Noch nicht mal in der Nähe von dem Besten. Gar nichts. Ganz, ganz, ganz weit weg. Ja. Und dann sind halt diese Erwartungen, die da gestellt werden, von den Firmen eben auch permanent in Gefahr. Und genauso ist es jetzt wieder passiert. Also bei LG ist es so, dass einen 21,3% Absturz gab. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist schon eine kräftige Sache. Und bei Sony sind es immerhin im Vorjahresvergleich 15% weniger. Und wir reden hier aber auch von einem relativ niedrigen Niveau. Also die Verkäufe belaufen sich auf 776 Millionen Dollar. Das ist, hört sich viel an, aber das ist im Vergleich zu vielen anderen Herstellern geradezu ein Witz. Also das sind oftmals zweistellige Milliardenbeträge. Ja. Das muss man sich mal vorstellen. Ich weiß nicht, wie viel hat Huawei jetzt gemacht? Da komme ich später nochmal dazu, aber Momentchen mal. Ich kann ja mal schnell reingucken. Ach, das war ja bei der Rios Wochensicht sogar schon, wo ich das erwähnt habe. Mehr Umsatz, ja. Also, gut, mein Huawei hat noch mehr als nur Smartphones, von daher ist das jetzt ein klein wenig unfair vielleicht der Vergleich. Bei Sony geht es jetzt nur um die Mobilfunksparte. Aber immerhin, Huawei ist halt auch hauptsächlich in der Mobilfunksparte tätig, während ja Sony auch noch viele, viele andere Sachen macht. Dort liegt der Umsatz bei 52,3 Milliarden Euro. Okay. 52,3 Milliarden Euro. Nochmal kurz. Hier Sony 776 Millionen Dollar. Das seht ihr also. Selbst auf diesem niedrigen Niveau verliert jetzt Sony gegenüber dem letzten Jahr noch 15%. Ist doch wirklich traurige Sache. Und wie gesagt, das sind Prestigeobjekte, die werden noch am Leben erhalten von den Firmen. Ich hoffe, dass Sony die weiter am Leben erhält. Ich warte immer noch drauf, bis die sich mal zusammenreißen und ein gutes Gerät rausbringen mit exzellenten technischen Daten, wo man sagen kann, wow, das ist das Gerät, von mir aus, das Gerät 2020 ist ein Sony-Gerät. Zack. Die haben doch die Möglichkeit, das zu tun, oder? Die kriegen auch intern schon den Geldhahn zugedreht. Dann ist es natürlich nicht mehr möglich. Da muss man weiterhin so rummachen, ne? So minimalste Ausstattung und dann hoffen, dass man es irgendwie über das Prestige raushaut. Aber das funktioniert eben nicht. Ja, dann das nächste Thema war Googles Abschied von Android Auto. Für viele wird es ein Schock sein, aber es hat sich ja schon angekündigt. Ja, Android Auto wird es auf dem Smartphone in dieser Form nicht mehr geben. Das ist nicht das Ende von Android Auto allgemein, denn diese Displays in den Fahrzeugen, die werden weiterhin unterstützt. Da wurde sogar ein großes Update herausgebracht, um eben dieses auszugleichen. Ja. Das heißt, man setzt jetzt voll und ganz auf die Integration ins Auto und nicht mehr auf das Gerät, das im Auto genutzt werden kann. Eigentlich sehr, sehr schade, weil ich finde, das ist immer noch die beste Lösung. Aber ich kann auch sehen, warum das nicht genutzt wird, so groß. Ich habe es auch nie genutzt, ich benutze es einfach so, was ich machen muss unbedingt, ja. Also es ist ein bisschen schwierig zu erklären. Die Oberfläche war nie so ansprechend, dass ich das als Muss empfunden habe und vielleicht auch, weil viele Apps, die ich eben benutze, nicht ansprechbar waren durch Android Auto beispielsweise. Ich richte ja meine App-Nutzung nicht danach aus, ob das von Android Auto unterstützt wird, weil das für mich keine wichtige Funktion ist, sondern ich erwarte, dass Android Auto meine App unterstützt, die ich benutze. Fertig. Ja. Also da gibt es die Probleme. Anders sieht es natürlich aus, wenn das im Auto auf dem Touchscreen, das im Auto verbaut ist, bereits aktiv ist. Dann bleibt mir als Benutzer auch gar nichts mehr anderes übrig, als das zu benutzen. Ja. Und dann ist die Anbindung am Smartphone auch wieder halb so schlimm. Möglicherweise spielen da auch rechtliche Probleme noch dazu. Was man oft nicht bedenkt, ist, dass in vielen Bundesstaaten, in den USA und auch hier in Deutschland, ist ein großes Fragezeichen, ja, ist zum Beispiel die Benutzung eines Touchscreens von einem Handy generell verboten. Ja? Und das ist übrigens auch die landläufige Ansicht vieler Juristen in Deutschland, dass man das Smartphone während der Fahrt nicht benutzen darf, also nicht mit den Fingern bedienen darf, sondern nur zum Beispiel per Spracherkennung, ja, benutzen darf. Sobald man hier das Display berührt, wäre es dann nicht mehr okay. Andere wiederum behaupten, wenn das in einer Halterung ist, dann darf man das, wenn nicht, ne, dann eben nicht. Und das seht ihr schon, wo das Problem ist, ja. Es gibt übrigens noch eine dritte Variante, die sagt, also die Navigationsfunktionen dürfen genutzt werden. Ja. Auf der anderen Seite habe ich auch schon wieder Berichte gesehen, wo zum Beispiel Brummifahrer rausgezogen wurden, weil sie ihr normales Navi, ja, das an der Scheibe zum Beispiel ist, bedient haben während der Fahrt. Also auch das ist nicht so klar, weil die Aussage, die halt in der Straßenverkehrsordnung, Zulassungsordnung steht, ist halt, naja, sagen wir mal, sehr weit gefasst. Von daher ist eigentlich alles verboten, was nicht erlaubt ist. Ja? Also genau umgekehrt, wie es normalerweise in einem freiheitlichen Staat sein soll. Ne? Dort ist es eben umgedreht. Das bedeutet im Endeffekt, sobald das Gerät nicht vom Hersteller oder in der Konsole des Autos integriert ist, darf man es nicht benutzen. Wenn es integriert ist, dann muss es durch den TÜV, ja, quasi automatisch zertifiziert. Der Hersteller muss das einreichen, das Display, die Anordnung und so weiter und so weiter. Und das wird also schon mal abgenommen. Es gibt ja dann eine Betriebserlaubnis. Und durch die ständige Kontrolle durch den TÜV ist das dann auch abgesegnet und man darf das betreiben. Ja, also das, und da kommen dann eben solche sinnlose Sachen raus, wie zum Beispiel, ich darf mein Smartphone nicht bedienen, ja, obwohl das dieselben Funktionen hat wie das eingebaute Display, das eingebaute System im Auto. Ja, das darf man nutzen, ja, und ja, so ist es. Ist genauso wie mit Essen und Rauchen, ne? Ja, Rauchen, Fressen, Saufen, also kein Alkohol, ne? Aber ne? Das darf man alles, ja. Aber mehr man tippt auf das Smartphone, dann ist das Armageddon. Ne? Also wirklich. Gut, alles klar. So viel zu dem Thema. Android Auto verschwindet tatsächlich. Wie gesagt, da werden einige nicht begeistert sein, aber das kennen wir ja schon. Ja. Da geht immer viel weg. So, jetzt ein Thema, das ich eigentlich grundsätzlich vermeiden wollte. Aber ich will ja auch irgendwo ein bisschen ja, komplett hier sein, ne? Und deswegen muss ich es ansprechen. Erwarte nicht so viel. Ja. Die technischen Daten, die zu erwartenden technischen Daten vom Pixel 4 werden ja oder sind ja schon wieder sehr, sehr enttäuschend. Schauen wir mal, was davon dann letztlich übrig bleibt. Aber man geht davon aus, dass das eben ja nicht sehr Flaggschiff-mäßig wird. Ja, was tun? Google spielt lieber mit mehr Sensoren rum, als dass sie mal vernünftige Leistungen ins Gerät einbauen. Ja, nein, keine Triple- oder Quad-Cam. Ja, wär schlimm. Nicht genug Speicher, nicht genug Hauptspeicher, also alles, was man eigentlich braucht, fehlt. Dafür hat man jetzt ein wahnsinniges Array an Sensoren für dieses komische Face-ID, also dieses Face-Unlock-Kram. Ja. Sprich, entsperre das Telefon mit deiner Fratze. Ja, guck rein und dann wird das Telefon entsperrt. Dafür ist einmal die Face-Unlock-Infrarot-Kamera eingebaut. Dann eine Front-Facing-Kamera. Der Ambient Light Proximity Sensor ist Standard, der ist immer dabei, ne? Klar, der Lautsprecher. Ein Soli-Radar-Chip, Face-Unlock-Dot-Projector, ein Face-Unlock-IR-Kamera auf der anderen Seite, sodass es auch bei beiden Seiten funktioniert, und ein Face-Unlock-Flood-Illuminator, also das heißt eine sozusagen eine Infrarot-Leuchte, die auch im Dunkeln dann eben ermöglicht, das Gerät freizuschalten, ja, weil ganz logisch, wenn da kein Infrarot-Kamera ist und keine Infrarot-Strahler, dann kann man Face-Unlock im Dunkeln natürlich nicht benutzen. So. Deswegen musste es da rein. Zwei Kameras natürlich, ja, und ein Face-Unlock Dot Projector. Das muss ich erst sagen, da habe ich lange überlegt, was das ist. Da werden Punkte projiziert auf das Gesicht und deswegen auch die zwei Kameras, so dass man auch eine 3D-Erkennung hat, so dass das zum Beispiel nicht durch ein Foto beispielsweise freigeschaltet werden kann. Also, da gibt es nichts zu deuten, das ist eine gute Sache. Ja? Der Soli-Radar-Chip ist so die, ungefähr die bescheuertste Spielerei seit Twitter. Ja. Und zwar kann dieser Radarchip Gesten erkennen, auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist. Selbst in der Hosentasche, ja, gegenüber, also zum Beispiel, wenn das jetzt nach außen hingerichtet ist, ja, geht es durch die Hosentasche und die Gesten können dann auch eben wahrgenommen werden durch die Klamotten. Ne? Aber bitte nicht das Telefon dann falsch rumdrehen, ne? Sonst gehen die Radarwellen natürlich in den Sack. Ne? Entschuldigung, natürlich in die Testikeln. Ja, genau. Also, wo ist der Sinn? Ja, ich weiß auch noch nicht genau so. Ja. Ich habe schon lustige Beiträge gelesen von Leuten, die haben gesagt, so in der Vergangenheit war es so, wild gestikulierende, mit sich selbst sprechenden Menschen auf der Straße hat man als Geistesgestörte angesehen. Heutzutage wird es dann jetzt in Zukunft so sein, dass wild gestikulierende Leute, die auch noch unkontrolliert in die Gegend quatschen, ja, dann natürlich hier, ja, vielleicht gerade ein Manager, der ein Telefongespräch führt und gerade noch eine WhatsApp schreibt mit der mit der Handbewegung. Also es ist sehr, sehr fraglich, ja. Muss ganz ehrlich sagen. Seht ihr, diese Spielereien, ja, die täuschen darüber hinweg, dass das Telefon ein vollkommen unterbelichtetes, ja, ein underpowered Smartphone ist, das eigentlich 2019 und wenn es ja richtig rauskommt, ist es ja schon 2020 fast, ja, eigentlich schon ein Trauerspiel ist. Jedes Mid-Range-Phone von Huawei, Honor, Xiaomi, aber auch andere Marken, OnePlus beispielsweise, bietet da wesentlich mehr als dieses Gerät. Und ich nehme es mir vor, ich werde so wenig wie möglich über das Gerät sagen. Ja. Das musste ich halt jetzt hier raushauen, aber ja, gut, okay. Wenn wir sehen. Ich werd mich dann auch darauf beschränken, wenn das Gerät dann auch wirklich rauskommt, ja, dann haben wir wieder für ein paar Tage lustiger Spaß, Witze, ne, und so weiter über die Krücken. Das erste faltbare Display im Biegetest, da musste ich ja auch ein bisschen lachen. Ja, ich bin gemein, ich lache über solche Sachen, ne. Der wird das Geld hier, Cherry, ne, wird schon das Geld irgendwie aufbekommen oder was weiß ich, vielleicht gesponsert kriegen, sodass die 1000, wie viel, also über 1000 Dollar für das allererste flexible, faltbare Smartphone hier kaputt machen kann. Ja, das ist also so richtig, ne, wieder malträtiert. Es hat aber gut standgehalten. Das muss man auch sagen. Wer das angucken will, kann das gerne machen. Ich habe das verlinkt. Dort ist auch ein Video eingebunden. Ist ganz, ganz faszinierend, ganz interessant. Übrigens, wenn man das sieht, sieht man auch eine sehr große Ähnlichkeit zu dem, also auf den ersten Blick zu dem Mate, wie nennt sich das nochmal? Mate X, genau. Von Huawei, interessant. Aber bei genauem Hinsehen sieht man natürlich dann, dass es doch deutliche Unterschiede sind. Faszinierend, diese Halterung mit dem Magneten, meiner Meinung nach. Wie gesagt, stabil genug scheint es erstmal zu sein, bis auf eben Kratzer im Display. Da wird es wirklich kritisch und natürlich auch, also das Gerät kann man nicht in der Tasche stecken. Das Display muss man behandeln wie ein rohes Ei. Und bitte auch nicht mit Fingernägeln zu stark drauf rumkratzen, denn schon der Fingernagel kann das Display kaputt machen. So sieht's aus. Aber insgesamt deutlich robuster, stabiler als das Galaxy Fold beispielsweise. Überhaupt gar kein Vergleich. Diese ziemlich, also mir jedenfalls, vollkommen unbekannte Marke, hat es geschafft, jetzt das als allererstes, ja, ein Gerät herauszubringen, das eben so ein faltbares Display hat und damit schneller als Huawei und Samsung. Samsung ist ja erstmal gescheitert. Das Xiaomi Black Shark 2 Pro ist jetzt offiziell angekündigt worden. Ein paar Sachen hatte ich schon erwähnt. Das ist auch soweit bestätigt worden. Qualcomm Snapdragon 855. 12 GB RAM, Versionen von 128 bis 256 GB RAM, 6,39 Zoll Display, 4000 mAh Akku, Dual, Kamera hinten, Front-Facing-Kamera mit 20 Megapixeln, was auch gut ist, zu einem relativ guten Preis. Ja, die teuerste Version kostet 580 und die billigste Version mit 128 GB RAM 435, 12 GB Hauptspeicher scheinen bei beiden Modellen hier Standard zu sein. Damit hat sich Xiaomi natürlich sehr viele Freunde gleich gemacht. Ein Gamer-Phone, das erschwinglich ist, sehr gut. Hier gibt es einen interessanten Vergleich, ja, das Xiaomi Black Shark 2 Pro gegen das Asus ROG Phone 2, ja, Republic of Gamers Phone 2. Und da sieht man deutlich, dass das ROG Phone besser ist. Ja. Also es ist besser, das muss man ganz klar sagen. Display statt 6,39 Zoll, 6,59 Zoll, also nochmal einen ganzen Ecken größer. Ja. Beide mit einem Snapdragon 855 Plus. Der Speicher fängt beim ROG erstmal bei 12 GB erstmal an. Ja. 256 GB Speicher, das ist die Mindestkonfiguration, 12 GB RAM, 256 GB Hauptspeicher und die große Konfiguration ist dann 12 GB RAM mit 512 GB Speicher. Also alles eine Nummer kleiner beim Black Shark 2 Pro, 8 GB 128 und 12 GB 128 sowie 12 GB 256 GB RAM. Ich habe zwar eben noch gesagt, da gibt es offenbar nur die zwei Versionen, ja, aber da gibt es Unterschiede zwischen dem europäischen Markt und dem chinesischen Markt. So, dann die Kamera. Auch da, also da muss ich sagen, ist das ROG Phone nur minimal besser. Ja? Also nicht der Rede, aber beim Akku auf jeden Fall. Statt 4000 mAh hat das ein 6000 mAh Akku. Ja, also auch damit ist dann eben mehr zu holen. Allerdings, der Preis ist natürlich dann wieder eines der interessanten Sachen. Also das kleinste Gerät kostet eben 900 Euro und beim Black Shark 2, da fängt es an bei 450 Euro, genau. Also steht zumindest mal jetzt hier in diesem Artikel da drin. Das sind ja umgerechnet Preise. Und das ist dann schon die Hälfte des ROG. Und dann sehen die technischen Daten wiederum gar nicht so schlecht aus. Also da muss man dann schon sagen, hole ich mir jetzt ein Black Shark 2 Pro oder ein doppelt so teures ROG Phone 2. Und genau das ist ja auch immer wieder das Problem, was ich immer sage. Ja. Die Leistung muss stimmen, aber der Preis muss eben auch stimmen. Ja. Und das Problem, was Sony zum Beispiel hätte, die würden jetzt so ein Gerät rausbringen. Es wäre ja schon mal schön, wenn sie solche Leistungsdaten hätten wie das Xiaomi Black Shark 2 Pro, aber da sind sie weit davon entfernt. Ja. Aber die würden dann dieses Black Shark 2 Pro rausbringen zum Preis vom ROG Phone 2. Und das ist eben genau das, was nicht geht. So, es soll ein Google Play Pass kommen. Ich bin überrascht worden durch diese Meldung. Kurz danach wurde es auch in der Community gepostet. Ich hätte es ja wissen müssen, ja, dass da Google noch was in der Hinterhand hat. Das ist schon ein bisschen frustrierend momentan. Das war früher mal andersrum, ja. Apple hat Apple Arcade angekündigt, ja, und jetzt kommt Google mit dem Play Pass. Also ich weiß, dass Google Play Pass schon seit geraumer Zeit als Gerücht die Runde machte. Das heißt, da hat Google auch schon einiges natürlich vorbereitet. Aber wisst ihr, dass das Frustrierende daran ist, dass es früher so gewesen wäre, dass Google den Play Pass rausgebracht hat und dann hätte Apple dieses Apple Arcade angekündigt. Und heutzutage ist es jetzt so, Apple Arcade wird angekündigt und Google zieht nach mit dem Play Pass. Die trauen sich nichts mehr, die trauen sich überhaupt nichts mehr. Und das finde ich äußerst schade. Was ist der Play Pass? Man zahlt $4.99 im Monat und dann bekommt man Zugang zu Play Store Spiele. Ja, ich würde ja gern sagen, zu allen kostenpflichtigen Play Store Spielen dann eben ohne weitere Kosten. Ja, aber ganz so einfach ist das nicht. Ja, leider, leider. Das sind auch nur spezielle Spiele dann wiederum drin. Ja. Manche bieten dann eben auch nur einen freien Trial an, also so eine Übungs- oder eine Versuchsversion, ja. Und somit kann man sagen, also ihr kriegt dann einige Spiele, also viele Spiele kostenlos, die vorher was gekostet hätten mit diesem Play Pass. Aber eben nicht generell, kann man nicht sagen, dass da jetzt alle Games jetzt kostenlos wären. Und ich glaube, da hat auch dann Apple mehr Kontrolle drüber, wie das dann aussehen wird. Also ich glaube, Apple könnte da schon sagen, ja, also hier, ne, wir bestimmen, welche Apps da reinkommen, aber hier wird wohl der App-Entwickler doch ein wichtiges Wort mitzureden haben bei oder im Play Store. Ein bisschen schade. Mich ärgert das ehrlich auch wirklich. Auch die Tatsache, dass hier die Spiele nicht generell kostenlos sind. Also das ist keine echte Flatrate. Und somit wird auch Play Pass für mich überhaupt nicht in Frage kommen, weil genau die Spiele, die ich nämlich spielen will, werden nämlich garantiert nicht in einem Play Pass drin sein. Ja, dann hier noch solche Testversionen anzubieten, kostenlos für den Play Pass, das ist eine Frechheit, ja, also das ist wirklich eine Frechheit, die Entwickler, die gehörten gesperrt, ja, das ist wirklich eine Schande, ja, aber so ist es nun mal, ne? Ein offenes Ökosystem kann dann eben auch zu solchen skurrilen Problemen führen. Ja. Naja, okay. So. Screen Record kommt zurück zur YouTube-App. Nachdem ja YouTube Gaming eingestellt wurde, die App, ja, die gibt es ja nicht mehr, gab es auf einmal keine Möglichkeit mehr bei Google, ein Screen Record durchzuführen und das ist nicht gut gewesen, denn viele Leute haben dieses Screen Record für ganz andere Sachen benutzt, nicht nur für Spiele. Das ist jetzt aber wieder zurückgekehrt, diese Funktion, und zwar in der normalen YouTube-App ab Version 14.31. Dort ist dann eben diese Möglichkeit wieder vorhanden, so dass man das auch wieder sein Screen quasi aufnehmen kann und auch live streamen kann auf YouTube. Okay, gut, gut. Samsung Galaxy Tab S6 ist jetzt auch offiziell angekündigt. Auch da habe ich ja schon mal ein paar technische Daten gesagt. Jetzt ist da auch wieder hier offiziell gemacht worden, ja, S-Pen wird natürlich auch wieder eine zentrale Rolle spielen, so wie man sich das gedacht hat. Der 855 Snapdragon Prozessor ist drin, 6 GB RAM, 128 GB Speicher. Man muss ja schon traurigerweise sagen, für ein Tablet ist das gar nicht so schlecht. Ja, und sogar für $80 mehr gibt es sogar ein 8 GB Tablet mit 256 GB Hauptspeicher, Storage, genau, und zusätzlich noch eine Micro-SD-Karte Erweiterungsmöglichkeit. 7030 mAh Akku ist zwar weniger als beim S4, aber da habe ich keine Bedenken, dass das mindestens genauso lang, wenn nicht sogar noch länger hält wegen den neuen Prozessoren, die da eben verwendet werden. 10,5 Zoll Super AMOLED Screen, nur 5,7 mm dick, also passt auf, wo ihr das hinsteckt, in was für eine Tasche. Ja, immer Vorsicht walten lassen. Ne? Ich hätte ja gern so ein Toughpad wie früher diese Panasonic-Teile, ja, wo man so richtig, ne, so einen Rucksack tun kann zum Cachen und dann Rucksack auch mal, ne, bumm, und durch den Fluss schwimmen. Ja, ich weiß, das sollte man einen Rucksack ausziehen, aber trotzdem, manchmal schafft man es auch mit. Das wäre doch was, ne? Nee, also das kann er hiermit vergessen. Zu labil, das Ding. Aber designmäßig muss ich sagen, macht das was her. Simpel. Und die Erweiterung, die es gibt, die mit der Tastatur, sieht auch schnieke aus. Somit kann man das dann in einem DeX 2.0 Desktop-ähnlichen Modus benutzen, der bei dem S6 dann auch genug Power haben wird. Und ja, damit hätte man dann auch ein vollwertiges System. Die Preise sind noch nicht mal so schlecht, also zumindest so schlecht wie bei den Smartphones von Samsung. Es geht los bei $650. Wie gesagt, mit $80 Aufpreis kann man dann eben auch die größere Version bekommen. Mal sehen, wie das dann in Euro umgemünzt wird. Momentan gibt es ja da große Verwerfungen. Euro, Dollar, Yuan. Also da gibt es ja, ne, diese Handelskriege. Und da geht es jetzt rund auch mit den Währungen. Von daher kann man es nie genau sagen, wie Samsung jetzt den Preis da festlegen wird. Mit etwas Glück wird es 1:1 sein, also das heißt 650 € dann beziehungsweise 730 € dann eben für die 8 GB, 256 GB Version. Also damit rückt wieder ein Tablet, ein Android-Tablet in den Bereich, wo man sagen kann, ja, das hört sich vernünftig an, gute technische Leistung, DeX-Modus, sicherlich eine interessante Geschichte dafür. Der S-Pen wird meiner Meinung nach, wenn ich das richtig lese, jetzt hier mitgeliefert. Das Keyboard, das gleichzeitig auch als Cover dient, gibt es in verschiedenen Farben, kostet allerdings happige $180 noch dazu. Das ist schon übel, aber vielleicht kann man da dann auch ein Standard-Keyboard irgendwie anschließen über Bluetooth oder über USB-Kabel und dann könnte man sich das zumindest mal sparen, wenn man das nicht auch als Hülle benutzen würde. Ansonsten wäre das natürlich eine elegante Sache mit der Hülle. So, und dann gibt es auch noch Neuigkeiten vom Galaxy Note 10. Auch da sind jetzt die, also einzelne Daten hier gesichert bekannt worden. Ja, genau, auch hier kommt die, Moment, jetzt nicht, dass ich hier das Falsche hier sage. Oh, da muss ich gleich nochmal gucken. Ich glaube, ich habe hier was falsch gemacht. Ja, ich muss das hier auch an der Stelle, glaube ich, sein lassen, weil das sind doch keine gesicherten Daten, also nichts Offizielles und das hatten wir ja schon. Von daher lassen wir das jetzt einfach mal raus. Ich lasse das trotzdem mal verlinkt, es sind noch ein paar neue Spekulationen drin, aber nichts wirklich Definitives. Allerdings sind die Preise geleakt worden von Samsung, und zwar das Galaxy Note 10 wird in der kleinsten Version €949 kosten und die Preise sind auch tatsächlich in Euro für Europa. Das ist für die 256 GB Variante, da hat Samsung das einzig Richtige getan und die kleinste Version mit 256 GB Speicher ausgestattet, so soll es sein. Das Galaxy Note 10 Plus gibt es für 1099, ebenfalls für die 256 GB Version. Und wer 512 GB haben will, der muss 1199 dafür berappen. Ja, also ich denke, das ist okay, Snapdragon 855 Prozessor, beziehungsweise ein Exynos 9825. Ich hoffe, wir bekommen den Exynos. Und da dürften dann auch die Leistungsdaten ausreichend sein. Die Preise sind auch gar nicht mal so schlimm, wie ich jetzt vermutet habe. Ja. Muss ich ganz ehrlich sagen, vielleicht hat sich da auch Samsung besonnen jetzt, nachdem sie ja trotz allen US-Sanktionen vermutlich am Jahresende die Marktführerschaft verlieren an Huawei. Vielleicht haben sie dann doch überlegt, oh, wir könnten vielleicht wieder ein paar Leute bekommen, wenn wir unsere Produkte auch so preislich gestalten, dass die Mehrzahl der Leute sich das auch kaufen können und wollen. Ja, dann geht es auch wieder. Der Titan Key kommt jetzt in Kanada, Frankreich, Japan und in Großbritannien raus. Dreimal dürfte raten, wo er bis jetzt noch nicht rausgekommen ist und angekündigt wurde. Ja, richtig, in Deutschland. Aber wer braucht denn in Deutschland auch schon Sicherheit? Die Verrückten, die sind doch sowieso schon so paranoid, ja. Die würden ja sowieso nicht diesem Titan Security Key trauen, weil der kommt ja von Google, ja. Und dann kann man das ja gleich vergessen. Und da haben die vielleicht auch gar nicht so Unrecht, ja. Denn es besteht überhaupt gar kein Grund, den Titan Security zu kaufen von Google. Es gibt bereits funktionierende Keys von zum Beispiel Yubi, die Yubi Keys, ja, die sind ziemlich cool und gut und haben auch sowohl NFC als auch die USB Anschlüsse drin. Ich glaube, es gibt auch Bluetooth Versionen davon. Und somit ist man dann für alles gerüstet und ich denke, das ist doch die wesentlich bessere Lösung, als jetzt hier auf den Titan Key zu warten. In Frankreich kostet der übrigens 55 Euro und damit sind die auch in dem Preisbereich von den YubiKeys, aber die YubiKeys können dann doch eben noch ein paar Aufgaben mehr erfüllen, ein paar Systeme mehr beherrschen die. Und ja, sie sind nicht von Google und das ist ja eigentlich gar nicht schlecht, wenn man so einen Security Key einsetzen will für, und das macht man ja auch schon, würde man ja keinen Security Key nutzen für extrem sensible Zugangsbeschränkungen, ja, und vielleicht dann ja doch von unabhängigen Unternehmen etwas beziehen. Huawei macht klar, ein neues OS könnte jederzeit kommen. Was habe ich gesagt? Ich habe es euch doch gesagt. Es ist einfach zu kurzsichtig, was hier die Presse oftmals schreibt. So von wegen, ja, User an der Nase herumgeführt und bla bla bla. Von wegen. Hier hat Huawei selbst getwittert, ja. Was wird passieren, wenn Huawei nicht mehr die Erlaubnis bekommt, Android zu nutzen? Ja, und da hat der Chef Liang Hua gesagt, ganz klar, dass die dann einfach ein neues OS entwickeln werden für die Smartphones und fertig. Ja, so einfach ist es, Leute. Die haben die Möglichkeit dazu, die können das hin, die haben das schon, ja, die haben das bereits. Das ist ganz klar. Die müssen nur noch einen Feinschliff machen und dann ist das OS draußen. Und die haben sicherlich auch mehrere OSs schon in Bereitschaft. Das sieht man auch bei dem Schutz von verschiedenen Namen. Ja. Und dann kam auch noch die Ankündigung, ich meine, meiner Meinung nach hätte die einschlagen müssen wie eine Bombe, aber ne, das wäre ja dann mal was Positives gewesen vielleicht, ne? Huawei's erstes Smartphone mit Hongmeng OS wird im vierten Quartal 2019 erscheinen. Bam! Okay? Zack! So sieht's aus. Bisher ist das Hongmeng OS für das Honor Smart TV ausgeliefert worden. Und irgendwo war es auch klar, dass das natürlich der erste Schritt ist, ja, und die hängen das halt nicht an die große Waage, um eben Google nicht zu verbrennen, aber die müssen auch gleichzeitig auch den Leuten, vor allem den Chinesen, das Gefühl geben, Leute, also ihr könnt beruhigt sein, wir haben Plan B und Plan C bereits in der Schublade. USA kann uns gar nichts verbieten. Zack. Ja, so sieht's aus und diese Nachricht kommt dann auch gut an in China. Und nicht nur in China, auch die europäischen Kunden können sich ein Stück zurücklegen. Erstmal gibt es das normale Android weiter. Da hat man sich jetzt geeinigt. Gut, bei dem Präsident Trump, da weiß man nie genau, was er morgen wieder sagt. Ja, vielleicht ist morgen Huawei das absolut Böse. Ja. Und dann wird gar nichts mehr gehen oder die sind gut Freund und kriegen ja noch Vergünstigungen, je nachdem, wie da eben die Verhandlungen ausgehen. Ja. Aber offenbar hat jetzt auch Huawei was sagen müssen, weil es ja schon wieder Angriffe der USA auf China gibt in dem Handelsbereich und zwar massive. Und es hat sich jetzt ja auch, was ob ihr das mitbekommen habt, in den letzten Stunden hat sich das ja auch massiv verstärkt. China hat die eigene Währung gegenüber dem Dollar abgewertet. Damit steigt der Dollar deutlich über die 7-Euro-Grenze und damit werden die ganzen Strafzölle, die Trump eingeführt hat, jetzt wieder weggeputzt. Ja, also quasi das, was China verloren gegangen wäre, wird jetzt wieder reingeholt, eben weil jetzt der Dollar höher liegt als vorher und damit ist das ein kluger Schachzug gewesen und vielleicht sollte man sich auch überlegen, wie das Spielchen weitergehen kann. Ich möchte da gar nicht drüber spekulieren, aber Huawei zeigt, egal wie das Spielchen hier weitergeht, wir haben eine Lösung parat und wir können Hongmeng OS einsetzen. Wir werden zwar ein Smartphone einsetzen, wir können es auch einsetzen, wann und wie wir wollen. Ja, und wir werden es auch tun. Und Huawei und Honor-Geräte werden weiterhin existieren und fertig. So sieht das aus. Das ist die Message und das ist eine gute Message. Und ich bleibe da meinem Spruch treu. Ja, Huawei go, USA no. So, erstes Huawei Smartphone mit Hongmeng OS, also jetzt im Quartal 4. Ich wollte es nur nochmal sagen. Nubia Z20, wann das kommt, ist noch nicht ganz klar. Aber wenn es kommt, dann hat es eine kleine Besonderheit. Nämlich, das ist dieses Gerät, über das ich ja schon mal gesprochen habe, mit dem Dual-Display. Ja? Auch eine Lösung, wie man keine Front-Facing-Kamera verbauen muss mit Notch und trotzdem den ganzen Bildschirm nutzen kann, ohne dass noch so eine mechanische Sache, wo da außen einfährt und ständig kaputt gehen kann, ja, gemacht werden muss. Ja, man dreht einfach das Handy um und nutzt die ganz normale Kamera, mal davon abgesehen, dass die auch von der Qualität immer besser ist als die Front-Facing-Kamera, ganz klar. So, das geht, aber was hat man nicht? Genau, ein Bildschirm. Und das hat eben Nubia hier gelöst. Die haben nämlich einfach hinten einen recht beachtlichen Bildschirm auch angebracht und somit ein Dual-Display-Gerät herausgebracht. Gar nicht so schlecht. Das Front-Facing-OLED-Display ist 6,42 Zoll mit Full-HD. Resolution und auf der Rückseite ist ein kleineres Display, ebenfalls OLED mit 5,1 Zoll, ja, mit ebenfalls Full HD Plus Auflösung und damit hat man dann mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Versionen gibt es mit 6 GB, 8 GB, 12 GB und 128 GB bis 512 GB Speicher, 4000 mAh Akku knapp. Also da darf man doch sich freuen drauf und yep, das ist jetzt also zur Prüfung bzw. beantragt worden bei der so Tina, das ist so wie die FCC, in den USA und das heißt, dort müssen die Geräte dann eben eingetragen werden, da kriegen die Erlaubnis und dann können die ausgeliefert werden. Genau das hat jetzt Nubia gemacht. Das heißt, das sind die offiziellen Daten. Was will man mehr? Xiaomi lässt sich jetzt habe ich hier gerade die... Xiaomi lässt sich ein Smartphone mit Solarzellen patentieren. Warum hat man das nicht schon früher gemacht? Ich weiß es nicht. Vielleicht gab es ein thermisches Problem, das doch gelöst werden muss, weil man kommt man natürlich auf die Idee, ja, man legt das Smartphone mal so gediegen in die Sonne, ne? Und das ist halt vielleicht für ein Smartphone nicht immer so gut. Und wenn die das thermische Problem gelöst haben, dann ist ja alles okay. Jedenfalls haben die das jetzt sich patentieren lassen und ich hoffe, dass sowas auch Schule macht. Allerdings Einzelheiten weiß ich noch nicht. Ich sehe jetzt hier nur dieses Solarpanel, das quasi auf der Rückseite ist, ja. Aber ich hoffe, also es lässt so ein klein wenig diese Zeichnung hier lässt eigentlich nicht hoffen, ne. Also es wäre auf jeden Fall die logische Weiterentwicklung, wenn die Solarzellen auch von vorne quasi zumindest zum Teil die Energie durchscheinen lassen, sodass die Solarzelle auch nach vorne hin zumindest teilweise funktioniert, wenn auch nicht ganz so stark funktionieren kann. Logischerweise geht da nicht so viel Sonnenlicht durch wie eben auf der Rückseite, denn die meisten Leute legen das Gerät eben nicht mit der Front nach unten, sondern mit der Front nach oben, was natürlich bedeuten würde, die Solarzelle hinten liegt auf dem Tisch und dann kommt keine Sonne dran und dann wird auch nichts geladen. Ja? Das ist natürlich auch noch ein Problem. Aber gut, wenn man dran denkt, dann legt es halt so rum, ja, was soll's. Und dann wird das Gerät eben geladen und man kommt da vielleicht noch ein paar Stunden länger mit über die Bühne. Das ist doch gar nicht so schlecht. Gut, gut. So, dann komme ich jetzt mal zur Community. Der Roll ist wieder von hinten auf, wie üblich in der letzten Zeit. Da hat der Andi einen Bericht gepostet über Android 10, dass jetzt Google quasi hier die Kontrolle übernimmt. Und das war ja auch das, was ich schon seit einiger Zeit gesagt habe. Ich habe das Gefühl, da Google zieht da die Zügel jetzt fest an. Die Frage ist, ob die es nicht zu fest machen. Also wenn ich da so Sachen lese, eben wie was Google sowieso schon vorhat und jetzt gerade nochmal so verschoben hatte mit dem Filesystem, ja, mit API-Beschränkungen, die nicht verschoben wurden, dann ist das schon alles sehr, sehr bedenklich. Auch die Entwickler finden das gar nicht so gut. Klar, die sind natürlich die Freiheiten gewohnt bei Google und die kriegen sie jetzt abgenommen. Natürlich ist es noch bei Apple eine ganze Ecke restriktiver, aber so viel wird sich da auch dann nicht mehr geben. Ja. Von den Geräten her zumindest. Im Play Store sieht es vielleicht noch anders aus, aber die Hardware, die wird dann noch stärker, kontrolliert werden. Möglicherweise ist das auch eine Reaktion auf die Bestrebungen der EU eben, dass das Android immer weiter aufzusplitten. Jetzt muss ja da auch schon sowas implementiert werden, dass man wählen kann mit verschiedenen Suchmaschinen als Standard. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, klar, dann geht man hier als Firma hin und übernimmt das dann, das System komplett und fertig. Ja. Apple kann es ja offenbar auch machen. Aber ich weiß nicht, ob das die richtige Lösung ist. Und ich finde es eigentlich sehr, sehr schade. Und wisst ihr, dann kann ich mir auch ein iPhone holen. Ja, also. Das Honor Band 5 wird jetzt bald in Indien starten. Das hat der Chris gepostet, ein Posting von Huawei Central. Auch das ist interessant hier zu sehen. Dieses Honor Band dürfte wieder preisliche Rekorde erzielen, Niedrigrekorde, was ja immer cool ist. Und bietet trotzdem eine 14-tägige Arbeitszeit ohne aufzuladen. Ja. Mit natürlich sehr geringer Auflösung, aber das Display sieht doch schon ziemlich gut aus im Vergleich zu alten Versionen Und ja, mal sehen, ob es auch dann eben bei uns rauskommt oder ob das wieder nur für Indien selbst reserviert ist. Ich kann hier gar nicht alles vorlesen beim nächsten Thema, und zwar ging es da um das Shield TV. Da sind einfach die Leute, die in der Community aktiv sind, deutlich im Vorteil. Wie gesagt, ich kann hier nicht alles vorlesen immer. Es kam aber raus, dass nicht alle Leute, die so das Shield TV für alles Mögliche nutzen, sondern oftmals auch nur für jetzt bestimmte Videodienste wie Netflix oder sowas anzuschauen. Auch mir geht das so, ich benutze das Fire TV eigentlich auch nur für die Amazon-Videos und Crunchyroll noch. Alles andere mache ich eigentlich so nicht darüber. Ja, am TV, logischerweise. Ne? Aber wer das als Spielekonsole nutzt, der hat hier mittlerweile auch schon eine recht gute Auswahl. Der Chris hat hier einiges gepostet an Games, nur ein paar, die mir jetzt auch was sagen, zum Beispiel Secret of Mana, Evoland 1 und 2, Doom and Destiny, R-Type, Riptide GP Renegade, ja, auch Secret of Mana. Ach, das war ja schon mal drin. Thimbleweed Park, ja, Thimbleweed Park, da habe ich auch schon drüber berichtet. Ein sehr cooles Game von dem Macher von Secret of Monkey Island, ja. Sehr cool. Kann man auf jeden Fall, spannend feststellen, dass es da besser wird. Auch ein anderes Game, was ich jetzt probiert habe, Tales of Wind, kann man auch nutzen. Ich konnte es leider nicht App der Woche machen, weil eben die Sprachausgabe so gruselig schlecht ist, dass die Qualität des Spieles runtergezogen wird, und zwar massiv. Also ich habe mich schon mal davon geäußert, ich hatte es schon mal von diesem Spiel hier im Uncast. Wenn man coole asiatische Games mit furchtbaren Stimmen aus dem Westen kombiniert, die überhaupt nicht zu dem Char passen. Ja, der Char voll süß und die Stimme. Das geht einfach nicht. Ja. Das ist furchtbar. Und von daher hat das Spiel leider einiges weggehauen. Ich hab jetzt schon auch mit dem Entwickler Kontakt aufgenommen, ob sie zumindest eine Funktion implementieren, die es ermöglicht, die Sprachausgabe ganz abzuschalten, weil das ist immer noch besser, als diese furchtbaren Stimmen zu hören, die das Spiel wirklich ruinieren. Aber dieses Spiel läuft im Desktop-Modus beispielsweise, Huawei und Honor, perfekt. Sogar mit Tastatursteuerung, WASD-Tasten, ja, funktionieren voll und ganz. Da kommt ein richtiges cooles Steuergefühl auf, wie bei World of Warcraft beispielsweise, richtig cool. Und das ist eine tolle Sache, und das wird sicherlich auch beim Shield TV gut funktionieren. So, dann komme ich auch mal zur App der Woche zum Schluss. Diesmal ist es der AVS Any Video Converter geworden. Ist momentan, ich weiß nicht, wie lange es noch gibt, beeilt euch mal schnell. Im Moment ist er jedenfalls noch kostenlos zu bekommen. Normalerweise kostet er die unglaubliche Summe von 79 Cent. Ja, also auch zu dem Preis zuschlagen. Ja. Der kann für Android-Verhältnisse sehr viele Videoformate in andere Videoformate konvertieren. Und nicht nur das, auch in Audio-Only konvertieren. Ihr habt zum Beispiel ein Video, wollt aber nur die Audiospur haben, könnt ihr ohne Probleme machen, ja, das quasi in MP3 oder Ogg Vorbis kodieren. Auswahl habt ihr unendlich viele Möglichkeiten, ja. Nein, nicht ganz. Es gibt auch noch ein paar Sachen, wo ich erst nochmal nachforschen muss, ob das auch geht. Zum Beispiel, das Honor und Huawei haben ja den H265 Videocodec drin, der von der Qualität dann noch einen Tacken besser ist als der H264. Aber der ist zum Beispiel jetzt hier nicht aufgeführt als Quellformat. Von daher muss man sehen, muss ich erst noch Tests machen, ob das funktioniert damit. Aber es gibt eine Unzahl von Geräten und auch Formaten, die eben ausgewählt werden können. Also beispielsweise Standard für PS3-Format, ja, oder wie MV-Video und so weiter und so weiter. Und da könnt ihr auch noch einzelne Einstellungen vornehmen, beispielsweise die Bitraten verändern, ja, die Ausschnitte aus dem Video zum Beispiel machen. Das ist besonders cool, wenn ihr zum Beispiel Videos habt, wo irgendwelche blöden Einblendungen oben oder unten sind, ja, dann könnt ihr die einfach rausschneiden und es wird nur dieser Bereich neu kodiert, was natürlich auch wieder jede Menge Speicherplatz spart auf den Geräten. Wunderbar. Also und so weiter und so weiter. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, die euch die App bietet. Sie hat eine ziemlich einfache Oberfläche. Ihr wählt das Video aus und dann könnt ihr das Format auswählen, in das konvertiert werden soll. Ihr könnt, wie gesagt, hier auch das Video noch schneiden, also trimmen, ja, Anfang, Ende halt. Einfach MP3 beispielsweise herausbauen, ja, oder eben in andere Videoformate konvertieren und auch Ausschnitte aus dem Video konvertieren. Super Geschichte. Also das ist AVS Any Video Converter zurzeit in dieser Minute noch kostenlos. Ja, also ganz, ganz schnell hingehen. Ansonsten 79 Cent, da macht ihr nichts falsch dabei. Die Tests sind gut, die Videoqualität ist ebenfalls gut, was rauskommt, wenn man die Bitrate nicht zu knapp einstellt. Das immer beachten. Gut, damit sind wir am Ende für diese Woche vom Uncast. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt, nix wie her damit. In der Line-Community könnt ihr alles loswerden und den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Und die Shownotes, die findet ihr auf uncast.thenetcast.com, uncast.thenetcast.com. Bitte an die Mehrzahl denken, thenetcast.com mit S hinten, sonst landet ihr woanders. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss!